Spinnen Panik. Was ist nur los? Ein falsches Wort. Die Angst ist groß. Zu viel Routine. Schon wochenlang. Du schaust zu mir. Ich schweig dich an. Schreiende Stille. Mein Körper bebt. Schlaflose Nächte. Sich nichts mehr regt. Da stirb ich bald!